Ohrensausen, das Audiomagazin von Wissen.de. Heute am Mikrofon Jörg-Peter Orbach. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ohrensausen und auch zu unserer neuen Serie Schwätzen, Babbeln, Schnacken. Man spricht Deutsch. In 5 Teilen erklären wir Ihnen, wie und wo man richtig dattelt, derblackt, galert oder wo man Russen trinkt. Sie kommen jetzt schon in den Tüdel? Wir sorgen dafür, dass sich das ändert. In 5 Folgen wandern wir von Nord nach Süddeutschland und stellen verschiedene Mundarten vor und auch die Eigenarten der Menschen, die sie sprechen. Heute knüpfen wir uns die Hessen und die Schwaben vor. Hessisch, Sprache. Hessisch ist ein nasser, spuckender Dialekt mit viel Sch, wenig Genitiven, dafür mit Verkürzungen, falschen Artikeln und Verniedlichungen. Aus Singen wird Singe, aus einem B ein W. Die Hessen sagen also Have statt Haben. Und was die Verniedlichungen angeht, aus Häuser wird Häuserschen, aus Hüte Hüdersche. Wer es dann noch schafft, das Tempo anzuziehen, ist richtig gut. Ich wollte mir jetzt gerade eine Geschichte erzählen, wie ich damals meinem Schwager die Schafe nach Texas gebracht habe. Naja, was soll's. Ach ja, pass auf, das erzähle ich am besten dir. Hä? Wie man auf so ein Tempo kommt, erklärt der Komiker Henny Nachtheim. Er muss als erstes seinen Unterkiefer ausrenken. Also am besten aushebeln. Irgendwie. Also es gibt auch jetzt in so hessischen Baumärkten gibt es so Mechanismen, das kann man sich einsetzen und dann kann man das über eine relativ einfache Klappe wegen seinen Unterkiefer schon mal so tiefer legen. Und dann ist schon mal dieses so Heinz Schenk zum Beispiel hat seinen Unterkiefer eigentlich permanent ausgehängt. Das ist ganz gut, weil es dann so schlabbert. Dann wird die Zunge auch lockerer, sie hat weniger Druck von unten und dann kann man schon mal sehr gut so ganz locker schön Scheiße reden. Das ist eine gute Voraussetzung. Und dann kann man auch, was auch hilfreich ist teilweise, über Dinge nicht nachzudenken, aber trotzdem drüber zu reden. Hilft auch sehr bei der Ergründung des hessischen Dialektes. Das ist unheimlich gut. Das sind für die beiden wichtigsten Regeln. In den Baumarkt gehen, dieses Set holen und dann sein Gehirn ausschalten. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Der Sch-Laut hat sich übrigens Ende des 19. Jahrhunderts in Hessen verbreitet. Im Zuge der natürlichen Sprachentwicklung wurde aus dem Ich ein Isch-Laut, der sich zunächst in Südhessen durchsetzte. Und zwar der Einfachheit halber, wie Sprachwissenschaftler Alfred Lameli vom Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas an der Uni Marburg erklärt, den wir hier zitieren. Das war eine Vereinfachung und Vereinheitlichung des Systems. Anstelle von 2 Lauten, also ich und isch, übernahmen die Hessen nur das isch. Statt Tisch und mich sagte man lieber Tisch und misch. Hurra, hurra, die Hessen, die sind da. Hurra, hurra, von Offenbach am Haar. Allerdings hatten die Dialektsprecher ein Problem, als das Hochdeutsche zur Standardsprache wurde. Wann sagte man CH und wann SCH? Die Sprecher entschieden sich für eine Zwischenvariante, wie sie Helmut Kohl gern hernahm. Er sagte beispielsweise nicht Geschichte, sondern Geschichte. Sprachforscher nennen das Phänomen Koronalisierung. Mit der Koronalisierung eng zusammen hängt die Hyperkorrektur. Damit erklärt Joachim Hergen, Professor für Sprachwissenschaft in Marburg, warum die Hessen später wieder Ch statt Sch sagten. Der Fich und der Tich. Hessen, die verstanden haben, dass sie im Hochdeutschen auf Isch und Misch verzichten sollen, brachten und bringen bis heute das CH auch dort ein, wo es gar nicht hingehört. Der Sprecher will Fehler vermeiden und tut dann zu viel des Guten. Eine weitere Eigenart des Hessischen ist wie bei vielen anderen Dialekten auch der fehlende Genitiv. Die Hessen sagen nicht, das ist Omas Hund, sondern es ist der Oma ihr Hund. Hessisch babbeln die Menschen zwischen Frankfurt und Kassel. Woher das Wort babbeln kommt, dafür gibt es nur Erklärungsansätze. Ein Ansatz ist folgender. Babbeln stammt vom altindischen Wort Barbara ab, das stammelnd bedeutet. Hintergrund ist, dass man die Fremden, die Barbaren, und deren Gebabbel nicht verstehen konnte. Eine andere Erklärung ist die vom Turmbau zu Babel, als die Menschen alle in fremden Sprachen durcheinander redeten und sich nicht mehr verstanden. Von Babel wurde das Babbeln oder Babbele abgeleitet. Welche Vermutung auch stimmt, die hessischen Dialekte sind teilweise so unterschiedlich, dass die Hessen selbst einander nicht immer verstehen, was allerdings auf viele andere Dialekte in Deutschland ebenfalls zutrifft. Im Volksmund kennt man Frankfurterisch und Südhessisch. Der Sprachforscher Heinrich Dingeldein von der Uni Marburg unterscheidet Niederhessisch, Osthessisch, Mittelhessisch, Südhessisch und Neuhessisch. Das mag manche verwundern, hört man in den Medien doch immer nur eine Art von Hessisch, wie man es von Heinz Schenk her kennt. Ach, was haben wir doch alles hier im schönen Hessenland. Äppelwein, der gute Handkäse, die Grisauce, die ist bekannt. So viel dazu. Nicht unerwähnt bleiben darf das mittelhessische R. Ein Beispiel von Kabarettist Walter Renneisen. Runkel-Räuber-Rob-Maschine. Die Runkel-Räuber-Rob-Maschine, die robbt die Räuber raus. Die robbt die Räuber raus. Die robbt die Räuber raus. Dieses R heißt im Fachjargon Retroflexes R, das an das R im Englischen erinnert. Das Hessische ist aber nicht vom Englischen beeinflusst, sondern, vor allem in Frankfurt, vom Jiddischen und Französischen. Die Kolder vom altfranzösischen Coutre heißt Wolldecke. Chaussee von französisch Chaussee sagen die Hessen zu Straße. Aus dem Jiddischen haben die Hessen das Artikelvertauschen übernommen. Sie sagen heute noch die Bach statt der Bach. Seinen Ursprung hat das Hessische in der Nähe der kleinen Stadt Fritzlar, wo die Flüsse Fulda und Eder zusammenfließen. Dort lebten die Katten, auf die Hessisch zurückgeht. Als die dortigen Landgrafen im 16. Jahrhundert eine Grafschaft bei Darmstadt beerbten, wanderte der Dialekt mit den Katten weiter in den Süden. Das ursprünglichste Hessisch wird heute übrigens in Ungarn gesprochen. Vor etwa 300 Jahren ist eine Gruppe sehr armer Hessen dorthin ausgewandert. Kulinarisches. Hätt der Adam aus dem Apfel-Äpfel-Wein gemacht, hätt der Herrgott nicht geschenkt, dann hätt er noch gelacht. Wie Heinz Schenk in seinem Lied singt, gehört der Apfelwein, der Äpfel-Wein, zum Hessen. Es ist das hessische Lebenselixier. Wenn der Hesse diesen Äpfelwein genießt, trinkt er ihn nicht. Er petzt, zupft, robbt oder barft ihn. Laut Professor Dingeldein sind dies bildhafte Spaßwörter. Petzen bedeutet kneifen und versinnbildlicht den Schluckvorgang, bei dem der Weg zur Nase abgedichtet und die Zunge die Luftröhre verschließt. Zusammenkneift. Barfen kommt von Bauf, hinfallen, und meint ursprünglich, dass etwas mit einem Knall zu Boden fällt. Deswegen kann man barfen auch sagen, wenn es stark regnet und das Wasser auf die Erde knallt. Erläutert Dingeldein. Robben kommt von auf allen Vieren kriechen. Beim Apfelwein trinken soll man also noch nicht komplett liegen müssen. Das ist der Handkick-Blues. Das ist der Handkick-Blues. Wenn's ums Essen geht, wird der Hesse beim Handkäse oder grüner Soße schwach. Handkäse ist ein Sauermilchkäse. Er hat seinen Namen von der ursprünglichen Herstellungsweise, nach der der Käse mit der Hand geformt wurde. Schwäbisch. Sprache und Lebensart. Herzlich willkommen im Schwabenländle. Wenn's um Schwaben geht, dann geht's ja immer auch ums Geld. Schwaben geizen aber nicht nur mit Geld, sondern auch mit Worten. Vieles regeln sie mit einem einfachen Neu oder Ja. Wobei ein Nicht-Schwabe unbedingt wissen sollte, welches Wort wann was bedeutet. Wird ein Schwabe gebeten, etwas zu erledigen, hat aber keine Lust, sagt er Ja, ja. Was so viel meint wie Lass mich in Ruhe. Sagt er. Ja, gleich. Sollte man wissen, dass es etwas dauern wird, bis er in die Gänge kommt. Nur ein einzelnes Jo heißt, dass er sofort erledigt, was ihm aufgetragen wird. Die Sache mit dem Geld und dem Geizen der Schwaben hat Geschichte. Das Schwabenland oder das Ländle, wie man heute sagt, war sehr arm. Die Menschen lernten mit dem wenigen, was sie hatten, sehr sparsam umzugehen. Das hat sich bis heute gehalten, obwohl sie mehr besitzen als früher und mittlerweile gern Häuslebauer mit dem Satz Schaffe, schaffe, Häuslebauer. Ist ein besonderer Charakterzug der Schwaben auf den Punkt gebracht. Für das eigene verzichten sie gern auf den Urlaub. In dem Satz Schaffe, schaffe, Häuslebauer lässt sich bereits ein Aspekt des schwäbischen Dialekts zeigen. Die Schwaben reden nicht nur wenig, sondern kürzen auch ihre Wörter. Sie lassen das N bei Schaffen am Ende weg. Ansonsten hat der Dialekt mit anderen deutschen Dialekten einiges gemein. Besonders mit dem ebenfalls alemannischen Dialekt Fränkisch. Beide haben weiche Konsonanten. Statt P, T und K sagen die Schwaben B, D und G. Eine weitere Ähnlichkeit zu anderen Dialekten ist der fehlende Genitiv. Meine Mutter, ihr Kleid, sagen die Schwaben und nicht etwa das Kleid meiner Mutter. Ansonsten, typisch schwäbisch, sind die nicht existenten Ös und Äs. Da heißt es statt König, Kenny, und das Stück Torte, das Stück Torte. Müde heißt, Miet. Und dann verniedlichen die Schwaben, was das Zeug hält. Das Grüßle, das Tessle, das Türle, das Mädle. Die Schwaben gehen sogar so weit, dass sie den Schlaganfall Schlägle nennen und er so etwas Nettes und Harmloses bekommt. Jemand kann ein Cleverle oder ein Neverle sein. Brötchen heißen nicht wecken, sondern Weckle. So Schwätzer. Die Schwaben also. Und übrigens nicht nur im Ländle von Baden-Württemberg, sondern auch in Bayern. Und jetzt aufgepasst, liebe Reichschmeckte, das heißt Zugereiste. Im Schwäbischen gibt es Wörter, die es im Hochdeutschen nicht gibt. Und es gibt false friends, zum Beispiel den Teppich. Teppiche sind für Schwaben keine Auslegeware für den Boden, sondern Decken für ein Picknick oder zum Einkuscheln. Kulinarisches. Was das Essen angeht, so haben die Schwaben natürlich ihre Spätzle und die Kässpätzler und sie haben die Maultaschen. Die heißen in Schwaben auch Herrgottsscheißerle. Und wissen Sie warum? Eine Legende nach, sollte der liebe Herrgott it sehe, wird Zisterziensermönch des Klosters Maulbronn, daher der Name Maultasche, in der Fastenzeit Fleisch essen. Deshalb haben sie ihren Gott an der Nase herumgeführt und das Fleisch in den Maultaschen versteckt. So entstand der Spitzname Herrgottsbscheißerle. In der nächsten Woche entführen wir sie ins Rheinland und ins Ruhrgebiet. Diesen Podcast können Sie noch einmal nachlesen unter wissen.de/mundarten. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Im Internet unter audio.wissen.de.